Schauen wir auf den Begriff nochmal genauer rein. Also Thomas Moore definiert Utopia, wo jeder Mann ein Anrecht auf alles hat. Da wissen alle, dass wenn dafür Sorge getragen wird, dass die öffentlichen Speicher gefüllt sind, es niemandem an irgendetwas mangeln wird. Denn es gibt keine ungleiche Verteilung unter ihnen, sodass niemand arm und in Not ist. Und obwohl niemand etwas besitzt, sind doch alle reich. Denn was kann einem Menschen reicher machen, als dass er ein heiteres und fröhliches Leben führt, frei von Sorgen. So definiert Thomas Moore Utopia. Platons Staat geht ebenso auf eine Utopie ein, nämlich die Utopie eines Staates, der sich rühmen kann, die Probleme der Menschheit vollkommen gelöst zu haben. Also Utopien zielen darauf ab, die Vollkommenheit zu erreichen. Und sie entstehen oder sind besonders in Zeiten, in denen in denen das Leben von besonderen Herausforderungen geprägt ist, erleben sie ein Hoch. Also können wir vielleicht schauen, wenn wir, wie wir es auch schon in der Einführung heute Morgen gehört haben, wir ja mit sehr großen ökologischen Herausforderungen konfrontiert sind, kann man es also als Einladung verstehen, Utopien zu nutzen, um diesen Wandel in eine andere Richtung einzuleiten und zu vollziehen. Give a bit of background. So I'm a researcher in the educational sector. And I spent many years working with NGOs in different countries, from Africa to India, here in Europe and North America. And during the past few years, I spent a lot of time working with children and basically questioning them and asking them about their experiences, whether it's within school or outside of school. And most kids, irrespective of demographic or country or age, they feel that school is in its structure at the moment is quite limiting. And we have this institution with its very sort of distinct subject matters, whether it's mathematics or it's science. And these subjects have very, very little to do with the outside lives of the children. And they ask themselves, well, this is great that we're learning this knowledge, but how is this going to help me in the future? And how does it really relate to my life? How does it relate to my sort of skill sets and being able to sort of navigate the world outside of this environment? And I couldn't answer that question at all, because I do believe that the school structure as it is very outdated, a system. When you look at how many hours students spend outside of the school context, what are they spending their time doing? A lot of them are engaged with digital media to a certain degree. And I ask them literally, what are you doing in digital media and what would you like to have that doesn't exist? And literally all of the children said that they would love to have sort of an environment where they could share with each other, sort of connect to their peers across the world more than is already existing. They would love to be able to share their skills and talents and knowledge, talk about things that they have in their local cultures and share that abroad. And I decided I looked to see if there is anything that existed along those lines, and there wasn't. And I decided that my task, my vision, my mission would be to make that happen. And that is what Kidify is all about, essentially. It's an infrastructure which has been established to enable and empower children to share their skills, their talents, their knowledge with each other, to connect to their peers across cultures, ask questions, share issues and solve problems together. And that's my sort of vision of the utopia that education should be about for me. Vielleicht auch noch als besondere Ergänzung, was Kidify macht. Wir haben heute Morgen von Herrn Üksgül gehört, dass es einen besonderen Bedarf für Ecological Literacy gibt. Und genauso gibt es heutzutage auch einen drängenden Bedarf für Cultural Literacy. Das Internet ist da, es ist gemacht für Erwachsene, wir sind in Verbindung mit Menschen weltweit, aber verstehen wir deswegen andere Kulturen besser? Da sind wir noch teilweise weit von entfernt. Und Kidify, so wie ich Paula im Vorgespräch verstanden habe, zielt sehr stark darauf ab, genau diesen Aspekt der Cultural Literacy voranzubringen. Ich war schon als kleines Kind irgendwie ein bisschen besorgt, dass wir in so eine große Ungerechtigkeit in der Welt haben, habe aber gar nicht wirklich verstanden, wie ich damit zusammenhänge, beziehungsweise was ich tun kann, um Lösungen nach vorne zu bringen. Und irgendwie hat mich gerade der Hunger von ungefähr ein Achtel der Weltbevölkerung, also 800 Millionen Menschen, die täglich hungrig zu Bett gehen, schon sehr lange bewegt, und ich habe irgendwie überlegt, was kann ich dagegen machen. Und nachdem ich eine geldfreie Reise von Holland nach Mexiko gemacht habe, wo ich die Verschwendungen gesehen habe, so ungefähr ein Drittel, was weltweit an Lebensmitteln weggeschmissen wird oder gar nicht erst geerntet wird. Das sind 1,3 Milliarden Tonnen, haben ungefähr einen Wert von 1 Billion Dollar. Also sehr viel Lebensmittel, die weggeschmissen werden, obwohl wir allein mit dem, was weggeschmissen wird, die Hungernden viermal ernähren könnten. Und ich dachte, da muss man doch irgendwie eine Lösung finden. Und habe dann angefangen hier, als ich wieder zurück war in Berlin, bin in den Geldstreik getreten, 8 Monate einen Master im Tonnentauchen gemacht und habe mir überlegt, das kann so nicht weitergehen, das ist eine Einzelfalllösung, das ist illegal, das ist eine Straftat, während die Lebensmittel rettet aus der Tonne, was natürlich auch irgendwo ein bisschen unsinnig ist, aber so sind leider teilweise manche Gesetze. Und ich dachte, ich muss eine Kooperation eingehen, um eben in Zusammenarbeit, in Kooperation mit den Betrieben die Lebensmittel vor der Tonne zu bewahren. Und mit der Bio Company hat das angefangen vor 4 Jahren und mittlerweile hat sich das Ganze sehr schön im deutschsprachigen Raum entwickelt. Wir sind 20.000 Foodsaver, die bei 2.800 Betrieben, Supermärkte, Marktstände, Kantinen, können aber auch Bauern sein, Restaurants, alles Mögliche, wo eben Lebensmittel anfallen, die leider nicht mehr wertgeschätzt werden, von den Freiwilligen abgeholt werden und dann weiterverteilt werden. Alles unentgeltlich, alles ehrenamtlich und die Leute können sich auch selbst davon bedienen. Ist hier irgendjemand dabei, der Foodsaver ist und schon mal Lebensmittel legal gerettet hat? Da ist ja noch viel Potenzial. Also wir schmeißen hier in Deutschland sogar 50% der Lebensmittel weg. Sprich, ja, ihr könnt alle mitretten und könnt helfen, diesen riesen Berg an Lebensmitteln zu reduzieren. Und nachdem wir jetzt bei 400.000 Abholungen über 6 Millionen Kilo Lebensmittel vor der Tonne bewahren konnten und viel Bewusstsein geschafft haben durch unsere Arbeit, durch unser Wirken, habe ich diesen Sommer zusammen mit Martin Schott und Alexander Beauty Charity gegründet, eine gemeinnützige Organisation, die sich dem Thema widmet und zwar nochmal auf einer größeren Ebene. Zum einen werden wir das, was wir hier in Foodsharing im deutschsprachigen Raum schon sehr erfolgreich gemacht haben, weltweit ermöglichen, dass Freiwillige sich zusammenschließen können und eben in Kooperationen mit den Betrieben die Lebensmittel retten können, aber auch die größeren Mengen zu retten. Sprich, vieles bleibt ja schon auf dem Feld übrig, was die Bauern gar nicht aus wirtschaftlichen Gründen ernten wollen. Wir haben die Zentrallager, Großhandel und so weiter, wo einfach Mengen anfallen, was man so auf privater Ebene wie Foodsharing organisiert ist, gar nicht lösen kann. Und wir wollen mit Charity einen digitalen Marktplatz für die Organisationen, aber auch Firmen, die sich dann darum kümmern, die Lebensmittel zu kaufen und weiter zu verkaufen, zur Verfügung stellen. Ihr kennt vielleicht Second Back oder es gibt Dörrwerk hier in Berlin, die machen aus geretteten Obst noch leckere Snacks. Es gibt mittlerweile auch in Deutschland Supermärkte, die Lebensmittel aufkaufen, was von den anderen eben nicht mehr verkauft werden will, die dann übers MAD sind oder falsch bedruckt. Und da ist ein Riesenmarkt, um den sich im Moment noch niemand kümmert und wir wollen mit Charity da die Verbindung herstellen zwischen denen, die eben etwas übrig haben und eigentlich Entsorgungsgebühren bezahlen müssen für die Lebensmittel, die sie eben nicht mehr verkaufen wollen, mit den Organisationen oder Firmen, die sagen, daraus möchte ich noch was machen, da kann ich Menschen helfen und kann die CO2-Treibhausgase, die durch die Lebensmittelverschwendung entstehen, reduzieren. Und das ist ein ganz schöner Batzen. Wäre das ein Land, die Lebensmittelverschwendung, hätten wir wäre das der drittgrößte Emittent nach USA und China, andersrum nach China und USA. Und ich glaube, dass das auch bei uns zu Hause natürlich im Haushalt beginnt, dass wir da achtsamer mit Lebensmitteln umgehen, vielleicht zu den Betrieben, Supermärkten gehen, wo wir wissen, die schmeißen nichts weg und einfach da ein bisschen schauen, was können wir zu beitragen. Und unsere große Vision ist eben, die Lebensmittelverschwendung zu beenden, damit alle Menschen hier auf der Erde genügend Lebensmittel zum Essen haben und wir auch zukünftige Generationen haben, die diesen Planeten genießen können. Und sich entwickeln können und die Sachen lernen können, die sie begeistern und dass wir keine Kinder mehr besonders haben, aber auch natürlich Erwachsene, die mit diesem Gefühl herumlaufen, aufwachen, wie kann ich eigentlich den Tag überleben? Und ich glaube, jeder Mensch hat Recht auf Nahrung und wir haben die Nahrung und jetzt müssen wir nur noch die Verbindung herstellen, damit wir weltweit dieses Riesenproblem lösen können. Was ist deine Motivation überhaupt, so etwas zu tun und dafür auch in Kauf zu nehmen, teilweise nicht finanziell entlohnt zu werden für die ganze Arbeit, die du da reinsteckst? jeder Mensch, der schon mal jemand gesehen hat, der an Hunger leidet, spürt irgendwie, dass das etwas ist oder selbst unter Hunger sogar vielleicht gelitten hat, dass es etwas ist, was nicht menschenwürdig ist. Erst recht nicht in der heutigen Situation, wo wir eben so viel Lebensmittel haben und es keine Frage der Knappheit ist, sondern der Verteilung bzw. des perversen Systems, wo es günstiger oder ökonomisch sinnvoller ist, die Sachen verkommen zu lassen oder wegzuschmeißen. Und das war mir ein Dorn im Auge und ich habe mir überlegt, was kann ich dazu beitragen. Und mit dem Geldstreik wollte ich eben Aufmerksamkeit schaffen auf dieses Problem und andere, wie auch Ernährung zum Beispiel. Ich ernähre mich seit 6 Jahren jetzt vegan, weil das auch ein Riesenthema ist. Da braucht man einfach nur 5 bis 10 Mal weniger Fläche, als wie wenn man sich mit tierischen Produkten ernährt. Und dass das ganz kleine Dinge sind, die wir in unserem Alltag integrieren können und wo wir nicht auf die Politik oder Konzerne warten müssen, um die Veränderung, wie Gandhi gesagt hat, zu leben, die wir hier auf der Welt sehen möchten. Und ich glaube, wenn wir da alle uns ein bisschen mehr auf unser Herz auch trauen zu lauschen und zu gucken, was kann ich mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Aufgaben, die dann ja auch irgendwo sind, zu beitragen, dass wir hier eine Welt schaffen, in der es allen gut geht, in der wir in Frieden leben. Und da habe ich mich einfach 5,5 Jahre ohne Geld für eingesetzt und habe kein Geld angenommen, habe den Geldstreik vor 1 Jahr beendet, habe mittlerweile 2 wunderbare Kinder mit meiner liebsten Frau und jetzt auch mit Charity haben wir gespürt, dass wir haben es versucht, alles ehrenamtlich zu machen, haben 1 Million freiwillige ehrenamtliche Stunden mit Foodsharing schon geleistet, aber das ist einfach auf Dauer für viele Menschen gar nicht möglich. Und ich glaube, dass das Geldproblem, die Problematik natürlich auch ein Riesending ist, aber ich mich jetzt einfach mehr auf praktische Lösungen konzentrieren möchte und dieses Werkzeug mit den Impulsen, auch durch Videos natürlich und Beispiele, was es alles schon an tollen Sachen gibt, wie wir voneinander in der Welt lernen können, diese Riesenproblematik lösen können. Und da ich einfach jetzt auch Geld brauche, werde ich halt auch Miete bezahlen und ein Gehalt haben. Aber mir geht es da nicht darum, wie unseren anderen Co-Foundern nicht irgendwie reich zu werden, sondern wirklich einfach zu gucken, wie können wir jetzt connect the dots, die Leute zusammenbringen, die eben programmieren können, die sich auskennen, um das Ganze zu skalieren. Weil, wie du gesagt hast, genau, Foodsharing hat im sehr Kleinen begonnen und ist schon groß geworden. Aber diese anderen Ebenen, da brauchen einfach die Konzerne, die Bauern, die brauchen da eine Hilfe. Und wir wollen das auch als Win-Win-Win-Situation gestalten, sodass alle was davon haben. Also nicht nur die Umwelt durch weniger Belastung, die Menschen, die Lebensmittel bekommen, sondern auch die Betriebe, die Kosten einsparen, vielleicht ihr Nachhaltigkeitsansinnen auch wirklich umsetzen können. Weil oft in Frankreich gibt es ein Gesetz, das heißt, man darf keine Lebensmittel mehr wegwerfen, aber es gibt keine Infrastruktur und es gibt auch nicht so viel Bedürftige, dass das immer nur an Bedürftige gehen muss. Und wir wollten auch von der Stigmatisierung wegkommen, weil es kann nicht sein, dass man sich da einfach wie ein Depp fühlt, irgendwie die Lebensmittel der Gesellschaft, so die Reste noch zu essen, sondern dass das etwas ist, was wir mit Stolz und mit Ehrfurcht vor den Lebensmitteln mit Freude machen. Und ich glaube, dass man am besten im Leben immer mit gutem Beispiel vorangeht und uns gegenseitig inspirieren, um vielleicht noch ganzheitlicher zu leben und unser Herz auch nicht nur in Gedanken, sondern in Handlungen auszuleben. I really believe this is a very idealistic view, but I really believe that most of the world's problems that we have today would be completely eradicated if we started from the younger generation. I think it's all about sort of lack of awareness. And my motivation of waking up every morning and then making this happen is to create that sort of structure where children can develop that awareness of what exists, how they're connected to the wider world, to the planet, to the environment, how their actions sort of affect not only their sort of close environment, but also that afar, and connecting them to their peers and understanding problems that exist also outside of their cultural and local and regional context. And that fires me. What advices would you give if one wants to pursue their own vision and bring it to life? My personal example, I'm not an entrepreneur. I didn't. My background is education, and I was formerly a classical pianist. So I have really nothing to do with entrepreneurship in that sense. But the motivation that I had to make this happen clearly overrode everything, experience, background, everything else. And my advice would be simply to focus on having that vision and keeping your eye on that. And I think if people feel the passion, it's very important to sort of spread the word and ignite that passion. I've had amazing individuals come on board to assist in making this happen. I'm very aware of my strengths, very, very aware of my limitations, and you know, bringing in those individuals who have the capacity to fill in those holes is what I've been able to do, and I think that's what's really sort of made it happen. How was that? What was the driver for that decision of not being scared of, come on, it's like, it's education, and education should be free for everyone anyway, but I don't want to mix it with entrepreneurship, you know? There are a lot of, let's say, people very critic about it if you bring entrepreneurship in such a social good as education is. So how do you feel about that and how you deal with that? I'm not sure, I think I'm still dealing with it. I think that at the end of the day, again, it's important to sort of keep that vision in mind. And yes, in particular in certain societies, there is this very large chasm between what people consider to be, this should be sort of social good education, and the two shouldn't be mixed at all. I hope that with my example that I could provide that they can be mixed in a very effective way for both. And yes, I've been getting critiques from both sides, but what keeps me going, as I said, is this sort of holding on to that vision, and at the end of the day, just proving that this is possible and I will be able to sort of bridge that gap, which I think is essential. I don't think they should be disparate at all. Raphael, wenn wir uns Foodsharing anschauen, da liegt dahinter ein sehr kompliziertes, also kompliziert gar nicht, sondern ein sehr durchdachtes System, eine sehr klare Struktur, wo Freiwillige nicht einfach so sagen können, ja, ich möchte jetzt hier mitmachen und lass mal schauen und so, sondern ihr habt da sehr viel Arbeit reingesteckt, ein System aufzubauen, eine Struktur aufzubauen, die auch eine Qualitätskontrolle beinhaltet, die letztlich auch, kann man sagen, mit wirtschaftlichen KPIs arbeitet, also sprich analysiert, wie effektvoll eure Arbeit ist. Wie war der Prozess? Weil ich denke mal, du bist auch nicht mit einem wirtschaftlichen Background da reingegangen, sondern ja, erklär mir, also das ist eine große Frage für mich, und wie ist es euch gelungen, das alles so zu organisieren als dieses funktionierende System, wie es jetzt ist? Also am Anfang dachte ich auch nicht, dass wir Regeln bräuchten. Ich habe nicht gedacht, dass wir irgendwann Leute rausschmeißen müssen. Ich habe eigentlich immer nur, ja, so rosa-rote Brille, wie wenn man verliebt ist. Und was mir aber persönlich immer ganz klar war, auch diese Einladung von der Bio-Company, der Georg Kaiser, der Chef, der hat gesagt, ich gebe dir die Chance, ich vertraue dir, dass du die richtigen Leute an den Start bringst, die eben nicht etwas mitgehen lassen, nicht das wie Sau hinterlassen, pünktlich sind. Und das habe ich versucht, immer von Anfang an auch zu kommunizieren. Das ist kein Selbstbedienungsladen, wo man jetzt einfach sich das nimmt, was man möchte, kommt, wann man will. Und ja, eben so ein bisschen, wie du gesagt hast, so wie nach Lust und Laune retten. Das geht eigentlich nicht, weil die Betriebe, wenn die spüren, das verbraucht irgendwie Zeit, die Mitarbeiter sind vielleicht ungeduldig, weil sie immer warten müssen oder am Ende müssen sie sogar noch aufräumen, hinterherräumen, dann wird eine Kooperation ganz schnell abgeblasen und dann sagen sie, wisst ihr was, wir hauen das lieber in die Tonne, auch wenn es schade ist, aber so können wir nicht. Und Betriebe, wie du gesagt hast, die denken in bestimmten Mustern und das heißt, da haben wir von Anfang an mal geschaut, die Betriebe sind King, die sind die Könige, die wir bedienen. Und wir bieten eine Dienstleistung an, die denen hilft, die uns hilft und der Umwelt und den Menschen immer insgesamt. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, bestimmte Dinge einfach einzuhalten. Und dann irgendwann haben wir aber gemerkt, wir hatten ein paar tausend Leute, da kommen Leute, die haben es trotzdem nicht gerafft, obwohl wir das in Artikeln aufgeschrieben haben, pünktlich, nicht verkaufen, freundlich, sozial, hilfsbereit, sau. Und dann haben wir irgendwann Quiz einführen müssen, weil wir einfach das auch alles freiwillig gemacht haben, gespürt haben, das verbraucht viel zu viel Energie, wenn die Botschafter und Botschafterinnen, das sind diejenigen, die neuen Leute einweisen, die neue Kooperationen ermöglichen, die Treffen veranstalten und die leider auch sich um Probleme kümmern müssen. Und die gibt es natürlich bei jetzt mittlerweile 20.000 Leuten, weil normalerweise rettest du mindestens zweimal, kann aber auch 20 oder 30 Mal mehr Lebensmittel, als du selbst verspeisen kannst. Sprich, du kannst natürlich auch die Betriebe ein bisschen raussuchen, aber es hat immer damit was mit diesem Sozialen zu tun. Du musst dann auch, du bist verantwortlich für die Lebensmittel und musst sie verteilen. Ob das nun an Flüchtlinge sind, an Hartz-IV-Familien, Nachbarn, WG oder selber essen oder man kann sie auch über die Plattform Foodsharing teilen. So wie wenn Urlaub geht, kann man da einfach die Lebensmittel reinstellen. Aber so haben wir auf jeden Fall es geschafft, die Zufriedenheit der Betriebe zu bewahren und unsere Reputation sauber zu halten. Weil mittlerweile ist es nicht mehr so wie am Anfang, dass wir immer klopfen mussten. Hallo, Entschuldigung, wir sind Foodsharing, wir machen das so. Könntet ihr uns nicht mal die Lebensmittel geben, die ihr eigentlich nur wegschmeißt? Da haben die oft gesagt, nee, machen sie nicht, weil sie erstens Foodsharing nicht kannten, weil sie uns nicht vertraut haben und weil sie vielleicht schlechte Erfahrungen mit anderen Organisationen gemacht haben oder das was ganz Neues für die war. Und mittlerweile kennen uns Millionen Menschen in Deutschland und die Betriebe, die kommen auf uns zu. Also nicht nur Größe, wir kooperieren mittlerweile auch mit Kaufland zum Beispiel, aber auch kleinere Vereine, die sagen, ja, die haben ja immer ein Buffet übrig, 20, 30 Mahlzeiten, wir finden das schrecklich, die Tafel nimmt es nicht. Könnt ihr uns irgendwie helfen? Und ja, eben kleine und große Betriebe kennen uns mittlerweile, das spricht sich rum. Und das war genau das, was ich erreichen wollte, nämlich eben durch das Qualitätsmanagement quasi auch darauf zu achten, dass es eben nicht durch irgendwelche Menschen, die sich meinen, aufführen zu müssen, wie sie eben wollen, nicht da einfügen ins Team. Das ist ja auch eine Verantwortung, wenn man da beim Laden ist und einer kam zu spät oder gar nicht am nächsten Tag, holt mal ab und dann sagt, was war eigentlich gestern los? Ah ja, tut mir leid und so, ist super unangenehm. Das heißt, dieses auch, das ist ein Riesenprojekt, diese Lebensmittelverschwendung zu beenden und es geht nur, wenn wir auch zuverlässig uns darum kümmern und uns eben da eingliedern. Wenn wir das nicht wollen, dann kann ich ab und zu in einen Verteiler gehen. Wir haben über 300 Kühlschränke und Regale in Deutschland und Österreich und der Schweiz, wo die Lebensmittel einfach rumliegen und da kann ich teilweise auch 24 Stunden am Tag hingehen, mir die Sachen nehmen und da wartet niemand auf mich. Aber sobald es darum geht, in Absprache mit dem Betrieb oder mit anderen Leuten, oft holen wir zu zweit oder zu dritt ab, da muss es einfach stimmen, so wie wenn man einen Gerichtstermin hat, dass man pünktlich ist oder bei einer Podiumsveranstaltung, dass man halt pünktlich ist, weil sonst nervt es das Team und wir brauchen eine gute Energie zwischen den Leuten, die da abholen. Und deswegen ja, habe ich darauf von Anfang an geachtet und das hat auch sehr gut geklappt und das muss wirklich auf allen Ebenen angegangen werden und Foodsharing war da ein riesen entscheidender Schritt, um dieses Bewusstsein zu schärfen, um mehr Menschen zu sensibilisieren für das Thema, auch die Supermärkte und andere Betriebe selber einfach billiger verkaufen, da müssen wir gar nicht retten, also unser Ziel ist am besten, dass wir gar nicht mehr zu irgendwelchen Läden gehen müssen, weil die selber so ein gutes Management haben und das als oberstes Ziel eigentlich uns aufzulösen, ist immer noch unser größter Antreiber, damit das Problem wirklich beseitigt ist. Und dann können wir uns um andere Ressourcen kümmern und da gibt es noch sehr viel, was leider neben Lebensmitteln verschwendet wird. Und du bist so ganz nebenbei mit dem Starten von Foodsharing selbst sozusagen zum Manager geworden und basierst das Ganze eben jetzt auch in einer unternehmerischen Aktivität. Also so kann der Weg sein, der Weg des Utopisten hin zum Social Entrepreneur. Paula, is there any story, inspiring story you might share with the audience, what you came across when, yeah, what you experienced with Kidify, like what kids, how they react and what they, yeah, how they perceive Kidify? I have several inspiring stories. One in particular is a boy who was, he's being bullied at school, you know, sort of a geek nerd, however you want to call him. And the teachers have never taken him seriously. He does badly in school, in his math and his science and his reading and all of those topics. And he's had to, you know, he's failed, I think, twice, if not maybe three times. So he discovered Kidify and he created a set of tutorials on website development and coding. He's a coder. And he won a competition through that. And his teacher, you know, discovered this boy on, I think his... The challenge was also featured in the newspaper, and so the school caught sight of it and was very surprised that this boy even had the ability to do these things, and saw this chap in a very different light. So he wrote to us, and the mother wrote to us, and said that she was literally in tears when his son had won, because it had sort of, for the first time, his knowledge was sort of, you know, legitimized, and people sort of took him seriously. What's happening now is that he's now sort of exchanging, creating like a club at school where he's offering classes to his peers. And so that just sort of that sense of confidence has now been instilled in him and that's kind of what we're about and that's a very inspiring story for us.